Kundgabe 1488. Empfangen durch Bertha Dudder am 23.06.1940. Kraft aus Gott. Was das Erdenkind empfängt, ist Kraft aus Gott. Denn die Lichtwesen übermitteln diese Kraft, die sie zuvor in Empfang genommen haben, nun den Wesen, die solche begehren und dankend entgegennehmen. Und Kraft aus Gott ist ein Teilchen seiner selbst. Kraft aus Gott ist geistige Substanz, die wieder das Geistige im Menschen vermehrt. Kraft aus Gott ist das Bindeglied zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Und diese Kraft in Empfang nehmen zu dürfen, ist unvorstellbare Gnade. Denn es äußert sich Gott selbst und seine Liebe in jeder Kraftzuwendung, die das Erdenkind beglückt. Es muss die Kraft aus Gott begehrt werden, um empfangen werden zu können. Sie geht nicht unangefordert dem Menschen zu. Und daher versuchen die Lichtwesen, vorerst im Menschen das Gefühl der Schwäche zu erwecken, damit er nun um Kraft bittet und diese ihm also zugehen kann. Es muss der Mensch nach dem Gebet um Kraft sein Herz öffnen und also empfangsbereit sein. Er muss bewusst den göttlichen Zustrom in sich aufnehmen. Er muss voller Liebe und voll Verlangen sein nach Gott und seiner Kraft. Er muss sich selbst bereit machen, dass Gott an ihm wirken kann. Dann kann jegliche Kraftzufuhr ungehindert in das Herz eindringen und es wird dies empfunden werden als Glaubens- und Willensstärke, als vermehrte Liebe, vermehrtes Wissen und schrankenlose Hingabe an Gott. Und steht nun der Mensch in der Erkenntnis, von Gott ausgegangen zu sein, von Gottes Liebe geleitet zu werden, im Glauben an Gott Unglaubliches leisten zu können und sich selbst gestalten zu können dem göttlichen Willen gemäß, so weiß er um seinen Erdenlebenszweck. Lebt in der Liebe und ein jeder Gedanke gilt seinem Schöpfer. Und dies alles ist Kraft aus Gott, die unvorstellbar wirkt, weil sie unmittelbar von Gott ausgeht und durch Lichtwesen dem begehrenden Menschen vermittelt wird. Es ist diese Kraft nichts irdisch Greifbares, nichts irdisch zu Beweisendes und nichts zeitlich Begrenztes, sondern es ist nur rein geistiges Produkt, das nur vom Geist empfunden wird, daher von den Weltmenschen als etwas völlig Fremdes abgewiesen wird, als Fantasie. Und doch ist diese Kraft das Kostbarste, was auf Erden der Mensch sich aneignen kann, denn sie ist göttlichem Gnadenquell entströmt und geht ungemessen dem Menschen zu, der danach dürstet. Es ist die Kraft aus Gott, sein Geist, der den Menschen einführt in alles Wissen. Dieser Geist vermittelt ihm das göttliche Wort als größte Gnadengabe, auf dass diesem Quell das lebendige Wasser entströmet, das wiederum nur die Kraftäußerung der göttlichen Liebe ist. Wer von diesem Wasser trinken wird, den wird nimmer dürsten in Ewigkeit. Also verheißet der Herr dem sein Wort empfangenden Erdenkind ewige Labung und es muss also die Kraft, die seinem Wort entströmt, alles Irdische überdauern und sich in der Ewigkeit auswirken. Und diese unvorstellbare Gnade wendet der Vater im Himmel jenen zu, die ihr Herz öffnen und ihm Eingang gewähren im Wort. Denn es ist das Wort Gottes ewig. Es wird nie vergehen. Denn göttliche Kraft ist ewig, nicht zerstörbar und soll stets und ständig begehrt werden zur Hebung des Geistes und zur Ausführung alles dessen, was Gott von den Menschen fordert. Denn Gott ist ein Gott der Liebe, der seinen Geschöpfen die Kraft gibt, das zu erfüllen, was er verlangt. Und diesem Gott der Liebe sollten die Menschen danken ohne Unterlass. Amen.